Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il veröffentlichte der erste stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner und Vorsitzende des Einheitsverbandes der Koreaner in Russland, Kim Chil-sung, jüngst einen Beitrag über die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il unter dem Titel »Die ewige Sonne – ein glänzendes Leben«.